Ein Bekannter machte eine Country-Sendung bei einer anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Er war mit der Country-Sendung zufrieden, der zuständige Redakteur war mit der Country-Sendung zufrieden und die Hörer schienen mit dieser Country-Sendung auch zufrieden zu sein. Es waren sicherlich nicht viele, aber ab und an kam Hörerpost und ab und an kam halt eine Nachfrage nach diesem oder jenem Titel. Dann wechselte die Redaktion und damit wechselte auch der Redakteur und der neue Redakteur war der Meinung, in seiner Sendung werde nur starke Musik gespielt und Country sei schwache Musik. Das saß der Bekannte und nun ja, was sollte er sagen? Er sagte gar nichts. Er war es leid, zum 100. Mal, zum 1000. Mal zu erklären, dass Country keineswegs schwache Musik sei, dass Country ebenso wie Soul oder Bossa Nova oder ganz allgemein lateinamerikanische Musik oder Musik aus Afrika oder Ethnomusik oder wie auch immer, Rock- oder Popmusik, dass Country ein weites Feld sei und dass es schwache Country-Musik gebe, natürlich, und dass es starke Country-Musik gebe, sehr starke. Die Sendung wurde abgesetzt und der Bekannte hatte keine Möglichkeit mehr, in diesem Sender die Musik zu spielen, die seiner Meinung nach stark gewesen sei und seiner Meinung nach sicherlich immer noch stark ist. Heute hier im Deutschlandfunk im Soundcheck Country Alternativen. Was nach Alternativen klingt, müssen nicht unbedingt Alternativen sein. Vieles von dem, was Sie hören werden, findet sich in den Charts an. Vieles nicht. Einiges von denen, was Sie hören werden, findet sich in den Charts. Aber halt eben nicht die Titel der bestimmten CDs, also nicht die Singles der bestimmten CDs, sondern andere Songs. Und gleichzeitig, was heißt das schon, wenn sich irgendjemand in den Charts befindet? Country, wie gesagt, ist ein weites Feld. Country wird immer noch zu 99% in Music City, USA, in Nashville, Tennessee produziert. Und gleichzeitig macht jeder, der etwas auf sich hält, ab und an einen Country-Song. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. There's a whole lot of trouble, baby. In this world, there's a whole lot of pain. In this world, there's a whole lot of trouble, but a whole lot of ground to gain. Why take when you could be giving? Why watch as the world goes by? It's a hard enough life to be living. Why walk when you can fly? In this world, there's a whole lot of sorrow. In this world, there's a whole lot of shame. In this world, there's a whole lot of sorrow and a whole lot of ground to gain. When you spend your whole life wishing, wanting and wondering why, it's a long enough life to be living. Why walk when you can fly? There's a whole lot of gold. In this world, there's a whole lot of blame. In this world, you've a soul for a compass and a heart for a pair of wings. There's a star on the far horizon, rising bright in an azure sky. For the rest of the time that you're given, why walk when you can fly high? Why walk when you can fly, Mary Chapin Carpenter. Sicherlich die momentan bekannteste Vertreterin dieser Mischung aus Singer, Songwriting und eben Country-Musik. Eine Stilart, nennen wir sie mal so, die sich seit 2, 3, 4 Jahren nicht durchsetzt, aber zumindest doch immer beliebter wird. Den CDs beigeheftet sind meist sogenannte Waschzettel, also Zettel, auf denen dann irgendetwas über die Geschichte, von der Geschichte derer steht, die diese CD gemacht haben. Der nächste, um den es geht, der heißt Gary Heffern. Gary Heffern ist in Finnland geboren worden, als jüngstes von 8 Kindern, adoptiert von einem finnischen Skiflugweltmeister namens Pekkarinen. Der ist mit einer US-amerikanischen Radiojournalistin verheiratet und 1958 ziehen sie dann nach San Diego, nach Kalifornien, und irgendwann fängt Gary Heffern mit der Musik an, hat ein paar Bands und so weiter und so fort und ist nach wie vor eigentlich immer noch recht unbekannt. Das Interessante ist aber Folgendes: auf diesem Waschzettel steht ganz groß drauf Verkaufsargumente. Punkt 1, drittes Album des Seattle-Szene-Darlings. Punkt 2, mitwirkende Musiker Victoria Williams, Mark Olson von den Jayhawks, Peter Buck von R.E.M., Bruce Worth von den Walkabouts oder Ex-Walkabouts, Scott McCaughey, Minus Five und von den Yellow Fellows, Terry Lee Hale, Larry Barrett und Mr. V. Dann geht die Klammer auf. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir seinen Namen nicht nennen, aber es geht hier tatsächlich um den alle Titelseiten der Welt schmückenden Sänger von Seattles meistverkaufender Band. Betroffen als gebeutetes Role Model der Slacker-Generation. Ich weiß nicht, wer damit gemeint gewesen sein soll. Möglicherweise war es Kurt Cobain. Die Platte ist zwar im Frühjahr 95 erschienen, aber ein Jahr vorher aufgenommen worden und Kurt Cobain ist ein Jahr tot. Möglicherweise war er es vielleicht auch nicht. Das ist auch alles nicht so wichtig. Und dann steht da noch, die CD wird mit Sticker ausgeliefert, die auf mitwirkende Musiker hinweist. Nun, Gary Heffern und Out in the Streets, Junk is Still the King. Tried to move on, tried to do better, tried to let go, but it wouldn't let up. 'Cause everywhere I went, there's a reminder on every corner, in every town. 'Cause when it rains, oh, the angels sing out on the street. Junk is still king. Well, it's hurting inside with a constant flu. Try to let go, but it wouldn't let up. And everywhere I went, I made new friends on every corner, in every town. 'Cause when it rains, oh, the angels sing out on the street. Tired of the wait, tired of my friends, but they wouldn't let up. Well, there should be a cross as a constant reminder on every corner, in every town. 'Cause when it rains, oh, the angels sing out on the street. Junk still king. People may die, but it don't mean a thing. 'Cause out on the street, junk is still king. Out on the street, junk is still king. I'm so tired and empty. Die Cosmic Twins und Untitled Number 2. Musik von einem Sampler. Der Sampler heißt Silas and Utility Sheds. Und auf diesem Sampler ist eine ganze Menge dieser Art Musik. Es gab mal ein Jahrzehnt, da hätte man diese Musik möglicherweise Country Rock genannt, wobei dieser Begriff Country Rock wiederum ein Begriff gewesen ist, der von, naja, von Journalisten erfunden ist und nicht von denen, die diese Musik gemacht haben. Damals die Eagles oder die Flying Burrito Brothers oder diese Ozark Mountain Daredevils oder Lynyrd Skynyrd oder die Marshall Tucker Band oder wie sie alle hießen. Auch da gab es sehr, sehr große Unterschiede. Monty Brown gehört zu denen, die mehr diesem, na, ich nenne es mal Country-Klischee entsprechen. Die CD aus dem Jahre 93, seine vorletzte CD heißt Wild Kentucky Skies, ist in Nashville, Tennessee produziert von einem Menschen namens Tony Brown. Tony Brown ist einer der Produzenten in Nashville, Tennessee, sofern das eine Rolle spielt. Also einer der Produzenten, die tatsächlich wissen, um was es geht und was Country-Musik ist. Und so klingt denn diese CD auch von Marty Brown. Sie ist manchmal, wie gesagt, ein wenig klischeehaft. Gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele schöne Titel auf dieser CD und einer davon, der heißt It Must Be the Rain. Einem Mann, natürlich, geht es schlecht. Seine Frau ist oder seine Freundin ist ihm weggelaufen und er hat keine Chance mehr und das Einzige, was ihm bleibt, ist da zu sitzen und den Regen anzusehen. Marty Brown und It Must Be the Rain. Wiped the raindrops from my eyes and watched them rain. It must be the rain. I can't be crying. It must be the rain. It must be the rain, Marty Brown. Natasha Burke hat mit 18 angefangen zu singen und sie hat sich dadurch hervorgetan, dass sie Songs für andere geschrieben hat, für andere Sängerinnen meist. Ein Sänger war auch dabei, Bobby Braddock, und hat ein paar Songs in die Charts gebracht, die tatsächlich zu Nummer 1 wurden. Ihr Album, ihr eigenes Album, The Speed of Grace heißt es, entspricht eigentlich auch mehr dem, was wir vorhin schon von Mary Chapin Carpenter gehört haben. Also zwar schon Country und auch in Nashville, Tennessee, aber eben doch mehr dieser Singer-Songwriter-Tradition verpflichtet. Natasha Burke und I Won't Let Go. Thank you. Natasha Burke und I Won't Let Go. Möglicherweise ist dem einen oder der anderen Hörerin Dwight Yoakam ein Begriff. Dwight Yoakam, der, na, wie lange ist das her, vor 7, 8 Jahren die Country-Musik schon auf einen anderen Weg gebracht hat, indem er eigentlich nur das fortgesetzt hat, was Buck Owens in den 60ern gemacht hat, nämlich Country und Rockabilly miteinander zu verbinden. Dwight Yoakam hat seine LPs oder seine CDs in Bakersfield produziert. Bakersfield gilt als das Nashville West, und zwar deshalb, weil es sich eben in Kalifornien befindet und weil man in Bakersfield schon immer ein wenig andere Country-Musik gemacht hat, beziehungsweise ein wenig ein etwas anderes Verständnis von der Musik, von der Country-Musik gehabt hat. Es war immer ein bisschen rauer und immer ein bisschen wilder und vielleicht auch immer ein bisschen ursprünglicher. Also nicht so gesigned und nicht so industrialisiert, wie das in Nashville, Tennessee hauptsächlich der Fall gewesen ist. Derjenige, der Dwight Yoakam nun nicht entdeckt, aber zumindest auf den Weg gebracht hat als Gitarrist und auch als jemand, der seine CDs produziert hat oder seine LPs produziert hat, ist Pete Anderson. Pete Anderson ist Songautor und ist in erster Linie eigentlich Gitarrist. Dwight Yoakam war vor einem halben Jahr zu einer kleinen Konzertreise in der Bundesrepublik und hatte Pete Anderson an der Gitarre mit dabei, und das, was da auf der Bühne zu sehen war, das übertraf eigentlich alles, was man bisher als Gitarrenspieler gesehen hatte. Dieser Mensch ist fantastisch, und irgendjemand im Publikum sagte, er sei der Killer, und da ist was dran. Pete Anderson hat eine Solo-LP produziert. Diese Solo-LP heißt Working Class, und Working Class heißt im US-Amerikanischen nichts anderes als Arbeiterklasse. Dieser Titel kam so zustande, dass Pete Anderson irgendwann mal in Irland war und dort Urlaub gemacht hat, oder möglicherweise hat er dort auch gearbeitet, aber es ist ja egal, auf eine Frau traf, und die Frau sagte, man nennt uns Arbeiterklasse, aber eigentlich haben wir ja nichts mehr zu arbeiten. Deswegen nichts mehr zu arbeiten, weil sie halt eben arbeitslos sind. Und deswegen nannte er sein CD Working Class, und heute in den USA eine CD so zu nennen, dazu gehört schon etwas Mut. Das sind Titel auf dieser CD, die von ihm kommen und die auch von anderen kommen. Unter anderem interpretiert er sogar ein Stück von Jimi Hendrix, und zwar Fire. Die Platte ist ein bisschen komisch. Sie ist insofern ein bisschen komisch, weil sich Pete Anderson nicht entscheiden kann, wem er nun nachgehen soll. Irgendwelchen Instrumentals, die er spielt und auf denen er oder mit denen er seine Gitarrenkunst zeigt, oder ob er seine eigenen Songs vorstellen will oder ob er halt eben Songs nachspielen möchte. Sie wirkt ein bisschen, wie soll man sagen, unausgegoren. Zu den schöneren Songs gehört einer, den Bob Dylan geschrieben hat, und diesen Song, den interpretiert Pete Anderson recht gut. She Belongs to Me, Pete Anderson. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. And she can take the dark out of your night times, paint your daytime black. You will start outstanding, proud to steal her anything she sees. You will start outstanding, proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole upon your down to her on Sunday, salute her when her birthday. down to her on Sunday. Salute her when her birthday comes. For Halloween, buy her a trumpet. For Christmas, give her a drum. Egyptian rain that sparkles before she speaks. She's got an Egyptian rain that sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector. You are a walking antique. She's a hypnotist collector. You are a walking antique. Vor etwa 10 Jahren, Bob Dylan war wieder einmal auf Tour in der Bundesrepublik unterwegs gewesen, erschien in der Programmzeitschrift, hör zu, eine Serie, was nicht, es war ein Artikel mit ein paar Fotos über diese Konzertreise und irgendjemand aus den Zuschauern sagte, der Meister sei großartig gewesen. Etwas übertrieben, einen Musiker als Meister zu bezeichnen, denn letztendlich ist Bob Dylan ein Musiker und nicht mehr und ein Sänger, ein recht guter Sänger und eben ein noch besserer Autor. Diesen Song hat er nicht geschrieben. Boogie Woogie Country Girl hat er da gerade eben gesungen und die Autoren waren Doc Pomus und Ronald Ashby von einer CD, die A Tribute to Doc Pomus heißt Till the Night is Gone, ist der Unter- oder auch der Übertitel. Und da sind eine ganze Reihe von Musikern dabei, die Doc Pomus, die Titel, die Doc Pomus in seiner Karriere geschrieben hat, und es waren eine ganze Menge interpretieren. Los Lobos, Bob Dylan halt, Sean Colvin, John Hyatt, Lou Reed, B.B. King, The Band, Emma Thomas, Dion DiMucci, Roseanne Cash, Dr. John, Solomon Burke, Brian Wilson und Aaron Neville. Und das waren sie denn auch alle, 14 an der Zahl. Die Songs, die kennt man. Boogie Woogie Country Girl ist sicherlich nicht so bekannt, aber Viva Las Vegas ist zum Beispiel bekannt. Ein Song, mit dem Elvis Presley mal einen Hit hatte. Oder welcher Song ist noch bekannt? I Count the Tears, den hier Roseanne Cash singt. Oder Sweets for My Sweet, ein Hit aus den frühen 60ern. Und natürlich ist auch dabei Save the Last Dance for Me, hier von Aaron Neville, aufgenommen in der, ja, in der typischen Art und Weise, wie Aaron Neville singt, also mit dieser doch etwas hohen Stimme und ein wenig langsamer als das Original war oder als etwa die Version von Dolly Parton war, Save the Last Dance for Me. In den 60ern hat Bob Dylan mit Johnny Cash zusammengearbeitet. Das war für viele unverständlich, für einige war es eine Sensation. Dylan galt als der aufrechte Kämpfer und Cash war immer etwas zweifelhaft und man weiß eigentlich bis heute nicht so ganz genau, was man von ihm halten soll. Ist er nun ein Reaktionär oder hat er doch irgendwas Fortschrittliches in oder an sich und war er mal irgendwas, ein Hippie war er nie, aber hat er mal mit den Hippies, hat er sich mal mit den Hippies verbunden gefühlt oder hat er sie gehasst? War er für den Krieg in Vietnam oder war er dagegen und hat er patriotische Songs gesungen oder war er ein Antipatriot? Er ist alles gewesen. Und das ist wohl auch das Interessante an Johnny Cash, dass diese Person tatsächlich so facettenreich ist, dass sie nicht einzuordnen ist. Es gibt ein neues Album von den Highwaymen, also von Johnny Cash, Kris Kristofferson, Willie Nelson und Waylon Jennings, das hören wir nicht, sondern einen Titel von Cashs letzter CD, American Recordings heißt die. Ja, und da stellt sich dann jemand hin und betitelt eine CD als American Recordings, als sei auf dieser CD all das drauf, was die populäre Musik der USA betrifft. Aber so hat er das sicherlich nicht gemeint, sondern er hat eine Auswahl getroffen. Und das Besondere an dieser CD war die Tatsache, dass er keine Band dabei hatte, sondern nur sich begleitete auf der akustischen Gitarre. Und dass er Songs gesungen hat, die sowohl von ihm komponiert worden sind, als auch von anderen Autoren, von Kris Kristofferson natürlich. Das scheint so eine Art Lieblingsautor von ihm zu sein. Aber auch von Tom Waits, der Song, den wir hören, das ist ein Traditional und der heißt Oh Bury Me Not, Johnny Cash. Lord, I've never lived where churches grow. I love creation better as it stood. That day you finished it so long ago and looked upon your work and called it good. I know that others find you in the light that sifted down through tinted window panes, and yet I seem to feel you near tonight in this dim, quiet starlight on the plains. I thank you, Lord, that I'm placed so well that you've made my freedom so complete that I'm no slave to whistle, clock, or bell, nor weak-eyed prisoner of Waller Street. Just let me live my life as I've begun, and give me work that's open to the sky. Make me a partner of the wind and sun, and I won't ask a life that's soft or high. Let me be easy on the man that's down. Let me be square and generous with all. I'm careless sometimes, Lord, when I'm in town, but never let them say I'm mean or small. Make me as big and open as the plains, and honest as the horse between my knees. Clean as the wind that blows behind the reins, free as the hawk that circles down the breeze. Forgive me, Lord, if sometimes I forget. You know about the reasons that are hid. You understand the things that gall or fret. Well, you knew me better than my mother did. Just keep an eye on all that's done and said, and write me sometimes when I turn aside, and guide me on that long, dim trail ahead that stretches upward toward the great divide. Oh, bury me not on the lone prairie. These words came low and mournfully from the pallid lips of a youth who lay on his dying bed at the close of day. Oh, bury me not, and his voice failed there, but we took no heed to his dying prayer. In a shallow grave, just 6 by 3, we buried him there on the lone prairie. Johnny Cash und Oh, Bury Me Not. Die Highwaymen habe ich vorhin schon erwähnt. Cash, Christopherson, Waylon Jennings und ja, der vierte, Willie Nelson. Willie Nelson hat vor einem halben Jahr eine neue CD herausgebracht. Ich habe die CD nicht vorliegen, sondern nur dieses Stück, was wir gleich hören werden. Deswegen, ich komme nicht auf den Namen dieser CD. Er hat alte Songs, die er in den 60ern komponiert hat, neu aufgenommen. Manchmal vielleicht ein bisschen überproduziert, wie man so sagt, und manchmal auch ganz schön. Da ist ein Song dabei, das ist eines der ersten Lieder, die er geschrieben hat. Und das ist gleichzeitig ein Lied, das von vielen anderen gecovert worden ist, also nachgesungen worden ist, unter anderem auch von Green on Red, von dieser, ja, wie soll man die nun wieder bezeichnen, aber ich glaube, Green on Red ist doch relativ bekannt, zumindest denen, die diese Sendung jetzt hören werden. Dieses Lied heißt Funny How Time Slips Away und das fängt gleich an mit einem ungeheuerlangen Vorlauf mit Geigen und Violinen und irgendwann fängt Willie Nelson dann an zu singen. Funny How Time Slips Away. Und anschließend daran dann hören wir dieses Lied noch einmal, allerdings in einer völlig anderen Version. Da ist eine CD erschienen, die heißt Rhythm, Country and Blues und da versucht man tatsächlich Rhythm and Blues und Country oder sogar Soul und Country miteinander zu verbinden und das geht ganz gut. Da singt Vince Gill zum Beispiel zusammen mit Gladys Knight. Da singt Aaron Neville wieder einmal zusammen mit Trisha Yearwood. Da singt Little Richard zusammen mit Tanya Tucker. Da singt Patti LaBelle zusammen mit Travis Tritt. Sam Moore mit Conway Twitty. Und die Staple Singers mit Marty Stewart und George Jones mit B.B. King. Und auf dieser CD, diese Lieder auf dieser CD sind eigentlich alles Klassiker. Also zum Beispiel von The Band The Way oder Southern Nights oder Chain of Fools. Das singt in diesem Fall hier Clint Black und die Pointer Sisters oder Rainy Night in Georgia. Und auf dieser CD findet sich eben auch dieses Lied von Willie Nelson, Funny How Time Slips Away, und zwar in der Version von Lyle Lovett. Lyle Lovett ist eher dadurch bekannt, dass er mit Julia Roberts mal verheiratet gewesen ist. Mehr damit oder dadurch bekannt geworden als durch die Tatsache, dass er hervorragende Platten und CDs gemacht hat, und Al Green, Soulsänger. Fangen wir aber jetzt erstmal an mit der Version von Willie Nelson selbst, Funny How Time Slips Away. Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, but it seems now that it was only yesterday. Gee, ain't it funny how time just slips away. How's your new love? I hope that he's doing fine. I heard you told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing that you told me, and it seems like only yesterday. Gee, ain't it funny how time just slips away. I'm doing fine. seems like it was only yesterday. Ain't it funny how time slips away? I heard you told him you're gonna love him till the end of time. I remember that's the same thing you told me yesterday. Ain't it funny how time slips away? Somewhere around. I don't know when, though. Never know when I'll be back in time. Remember what I told you.